Blaue Schrift auf blauem Grund, das ist ein Markenzeichen. Sitzt man noch vor die Backen wund, liegt an den Ladezeiten. Nach seiner Form ist er benannt, man nennt ihn schlicht Brotkasten. Für Augenkrebs ist er Garant, das tut doch recht belasten. Mit seinen 16 Farben war er seltsam kalt und blass. Der Sitz klang zwar nicht übel, doch letztendlich ist es Krach. Hat man den Joystick konnektiert, ist alles direkt abgeschmiert. Es reichte beim Brotkasten auch kaum für Cursor-Tasten. Mir reicht's, langt mir langsam, ich hab keinen Bock mehr. Album voll, 12 Tracks, leck mir im Arsch jetzt langsam. Schaule. Blaue Schrift auf blauem Grund, das ist ein Markenzeichen. Sitzt man davor, die Backen wund, liegt an den Ladezeiten.